Straßen an der Bushaltestelle und glaubwürdige Gestalten in bedruckten Hemden. 98, 9 New York in der BRD. Und ich weiß nicht genau, auf welcher Seite ich stehe. Denn davon gibt es so viele und das gibt mir den Rest. Wir feiern jedes Wochenende und Erntedankfest. Wie war das noch, als es nicht nur Klamotten gebracht? Es ist die Einstellung gewesen, ich seh den im Schrank. Schieben ihre Rissen, nennt ihr das Unity, ich nenn es Clown. Musste das denn sein, mir meine Freude zu versauen? Für ein Traum kann ich sterben, doch ich erkenn den Selbstbetrug. Ich hab so oft versucht, so ein Traum kann ich sterben, doch ich erkenn den Selbstbetrug, red nicht mehr von HC, ich hab so oft Lust in dieses Mikro reinzuschreien und wohl somit für euch der ewige Kasper zu sein. Auf jeden dritten hier kam doch bald ein anderes Ideal. Manche nahmen das sehr ernst, für andere war es schneller Spaß. Viele waren so skrupellos und haben Erfolge gefeiert. Andere hörten nie den Meilenstein, der mal am Ende eiert. Die meisten haben auch nichts von dieser Gänsehaut gewusst. Ich gab mich Illusionen hin, doch damit ist jetzt Schluss.